ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Hallo, zusammen wieder bei 100 aus 100. Mein Name ist Jörg Albrecht und du bist? Bin Nora Gomringer, hallo. Ja, und wir haben anhand von 100 Hörspielen, 100 Jahre Hörspielgeschichte hier insgesamt mitgebracht und haben dabei natürlich ganz große Themen, die uns bewegen. Und hier jetzt eine Biografie, die Menschen seit dem Erscheinen eines Textes immer wieder neu bewegt hat. Man könnte sagen, dass die Autorin des Textes, um den es auch geht, wahrscheinlich die berühmteste Autorin des letzten Jahrhunderts war und vielleicht auch dieses Jahrhunderts wird, wer weiß. Anne Frank, Spur eines Kindes. Und zwar ist das eine Hörspielproduktion aus dem Jahr 1958 von Ernst Schnabel. 1950 ist zum ersten Mal auf Deutsch das Tagebuch der Anne Frank erschienen und das ist schon 4 Jahre, nachdem überhaupt das holländische Original erschienen war. Und in dieser Zeit erschien dann auch noch die Hollywood-Adaption und ich kann mich erinnern, dass meine Mutter mir gesagt hat, ein hocheindrücklicher Film und sie war da drin als junge Frau. Ganz wichtig, dass es das gab. Ja. Und der erzählt aber ja offensichtlich auch bestimmte Dinge dramatisch, noch dramatischer und überspitzter. Ja. Das lernen wir auch bei diesem Hörspiel. Mhm. Und das ist hochinteressant, dass dieses Wagnis auch unternommen wurde. Denn also als all diese Produktionen hervorkamen, die deutsche Version, die holländische Version, das Original, dass dann eben auch die Frage aufkam und auch der Verdacht, Anne Frank ist eine erfundene Figur. Ja. Das ganze Tagebuch ist eine Fälschung. Und S. Fischer hat den Autor Ernst Schnabel beauftragt, sich 1958 auf diese Spurensuche mal zu begeben und herauszufinden, wie es denn um die Authentizität von Quelle, aber auch Verfasserin steht. Und er wird fündig. Ja, und macht eine Radioarbeit daraus. Und ich nehme an, wir hören eine Weiterverarbeitung dieser Recherchefunde. Und das ist eine Stimmenvielfalt und eine nicht pathetische, ganz klare, damit auch fast dokumentarisch anlautende Zusammenfassung, die hochdramatisch ist und gleichzeitig auch, die genau diese Informationen bringt, die man auch möchte. Also ich war ganz umgeben von einem anderen Blick auch auf Tagebuch und Anne Frank. Ja, also wir hören, um das einmal klar zu sagen, keine Original-Interviewtöne, denn ich weiß gar nicht, ob die alle im Deutschen überhaupt original wären. Es sind ja auch niederländische Menschen dabei. Also wir hören zum Beispiel auch Otto Frank, Miep Gies, die eine der Angestellten von Frank, die Familie auch versteckt hatte, genau. Aber auch viele weitere. Also es sind nachgesprochene Interviews, was ich aber auch als Stärke empfinde, weil wir eben diese Aussagen hören und nicht auch noch das, was vielleicht die persönliche Färbung oder das ist was, also es muss gar nicht beglaubigt werden, das würde ich eigentlich sagen, die Aussage steht im Vordergrund, die verschiedenen Sichtweisen auf dieselben oder ähnliche Erlebnisse werden so ganz eindrücklich. Ja, funktioniert ja auch bei, wir hatten Gespräche von Lebenden und Toten, Svetlana Alexejewitsch, wo eben auch das Nachsprechen dokumentarischer, verbriefter Informationen durch Schauspieler auch durchaus funktioniert und nicht irgendeine pathetische Übersteigerung dann zur Folge hat, sondern tief in den Stoff hineinnimmt. Ja, ich finde, das ist ein ganz wichtiges Stück, wo ich mich gefragt habe, auch 58 erschien, was hatte das für eine Wirkung? Denn zu dem Zeitpunkt war das Hörspiel ja auch ein Massenmedium, überhaupt wie Radio ja ein Medium war, was eigentlich nahezu alle Menschen erreicht hat. Natürlich in absurder Ironie auch, weil die Nazis den Volksempfänger gestreut hatten und eigentlich alle Apparate besaßen. Also welche Wirkung hat dieses Stück gehabt, das sich ja sehr ehrlich auf die Suche begibt, aber auch sagt, dass diese Suche immer eine Annäherung bleiben wird und bestimmte Fragen auch immer schmerzvoll bleiben werden. Und es muss ja so kurze Zeit nach dem Krieg noch viel schmerzvoller gewesen sein, diese Dinge zu hören, als sie für uns heute, für heutige Ohren sind. Ja, aber erinnerst du dich an das Radiostück über Eichmann, den Eichmann-Prozess, wo eigentlich nach wenigen Jahren schon alles zum Teil sehr entrückt schien und auch Leute ein Bedürfnis hatten, mehr zu erfahren. Und ich glaube, in der ganzen Deutschland sieht diesen Hollywood-Film und erfährt, ja. aha, es gab ja. ein Mädchen, Anne Frank, die hat ein Tagebuch geschrieben. Da will ich mehr von wissen. Kann das sein, dass das so überliefert wurde? Wo ist das hingekommen, dieses Buch? Wie kam das dann vom Holländischen? Auch interessant, rezeptionsgeschichtlich. Wir denken ganz oft, Anne Frank hätte das auf Deutsch geschrieben, glaube ich. So ja. intensiv ist das im Kanon bei uns eigentlich mit drin. Und trotzdem sind wir in einem Jahr noch, 2023, in dem ein Kindergarten ablehnt, den Namen Anne Frank weiterzutragen und sagt, wir müssen ihn eigentlich umbenennen, denn keiner weiß mehr bei uns, wer Anne Frank war. Ja. Und dagegen hilft so ein Stück. Ja, auf jeden Fall. Nee, ich sage es ja nur, weil im Grunde ja die Diskussion, die Debatte gesellschaftlicher Art noch viel später so richtig losging, eigentlich als diese Holocaust-TV-Serie ja. aus den USA recht, rüberkam. Mhm. Deswegen sage ich das, aber ich habe genau das als das Bestürzen an dem Stück auch erlebt und da auch wieder so ganz persönlich am Ende des Stückes reist Schnabel ja in die Lüneburger Heide, wo das Lager Bergen-Belsen war ja. und sucht da nach den ZeugInnen für dieses Geschehen in dem Lager und findet ja letztlich einen Mann, der da Auskunft gibt und das hat mich wirklich ja, sehr verstört, weil das auch ein Teil meiner Familiengeschichte ist. Meine Mutter ist in der Lüneburger Heide geboren und aufgewachsen, nämlich 46. Mhm. Also sie war 12, als dieses Hörspiel rauskam. Und auch deswegen ging das bei mir nochmal los, weil ich, bis ich Anfang 20 war, gar nicht wusste, dass dieses Bergen, was 20 Autominuten vom Hof meiner Großeltern war, dass Bergen aus Bergen-Belsen ist. Und wir sind auch nie zusammen als Familie mal in dieses Lager, in die Gedenkstätte gegangen. Eine Tante meiner Mutter lebte dort in der Nähe. Also das ist so ganz, also es trifft wirklich sehr, was bei uns in der Familie auch als Schweigen nach wie vor vorhanden ja. ist. Und deswegen diese Sätze, die Schnabel hier macht, also ich lese es einmal kurz. Die Leute schweigen und dieses Schweigen liegt wie eine Glasschicht über der Heide. Und ich glaube jetzt, dass dieses Schweigen gebrochen werden muss, denn es ist kein Schweigen mehr, sondern ein Trauma. Diese Sätze treffen mich wirklich, weil ich weiß, dass dieses Verschweigen bei uns wirklich noch lange Zeit nachgewirkt hat und eigentlich immer noch nachwirkt. Und jetzt, wo meine Großeltern schon lange tot sind, können wir ja auch gar nicht mehr fragen, was war es genau, was ist da passiert, warum konnte niemand drüber sprechen. Aber das ist etwas, was er damals schon verbalisiert, was er sieht, was er analysiert und uns nahe bringt. Und allein deswegen ist das Stück für mich wirklich von großer Bedeutung. Ton ab. Ich bin der Spur Anne Franks nachgegangen. Sie führt von Deutschland nach Deutschland. Denn es gab keinen Ausweg. Es ist eine zarte Fährte auf Schulwegen und Traumwegen, auf dem Fluchtweg, auf der Schwelle zu ihrem Versteck und auf der Straße zum Tode am Ende, verwischt von Zeit und Vergessen, und ich forschte auf meiner Suche nach 76 Menschen, von denen ich wusste, dass sie Anne Frank gekannt und ein Stück weit begleitet oder ähnliche Wege gehabt oder den ihren gekreuzt hatten, es ahnend oder nicht. Die meisten von ihnen sind in Annes Tagebuch genannt oder erwähnt. Ich habe nur 42 von diesen 76 Menschen gefunden. 18 sind gestorben, von ihnen wieder hatten nur 7 einen natürlichen Tod. Die anderen sind verschollen oder haben Europa verlassen. Aber 42 Menschen haben mir gesagt oder aufgeschrieben, was sie von Anne Frank wissen. Da gibt es Spuren, kleine Geschichten, Erinnerungen wie Wunden. Wir berufen mehr als den Schatten ihrer Person allein, wenn wir den Namen Anne Frank heute aussprechen. Wir beschwören zugleich eine Legende. Anne Frank wird in diesem Bericht, der sich aus den Aussagen meiner 42 Zeugen zusammensetzt, eine zarte, ungefähre Rolle spielen, verglichen mit der Anne Frank aus dem Tagebuch, mit der Anne, wie sie Abend für Abend irgendwo in der Welt über die Bühne geht, vom Leben befangen, umstellt von den ärmlichen Kulissen ihres Verstecks, mit einem anderen Gesicht in jedem Theater, aber überall mit der gleichen unausweichlichen Kraft heimzusuchen. Hier wird von einem Kinde die Rede sein, wie es unzählige gibt. Von einem Kinde, wie sie zu Hunderttausenden umgebracht worden sind. Anne Frank war kein Wunderkind. Sie hat Tagebuch geführt. Und sie hat sich gewünscht, ihren Tod zu überleben. Das ist ein Ruf der halben Zuversicht, wie ihn der Himmel alle Tage hört. Hätte Anne die Legende geahnt,